Zu meinen 70. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas schickten Jong Il-sim, Frau des Helden der Republik An Dong-su und das Schweizerische Korea-Komitee Blumenkörbe an die Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude, die am 9. Oktober an den Bronzestatuen niedergelegt wurden.